Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Wizards of Avignon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie und dieses Mal aus Frankreich. Und zwar, ich bin seit kurzer Zeit wieder in Frankreich und das Deutsch sprechen fällt mir jetzt noch schwerer, denn ich habe die letzten paar Tage immer nur Französisch gesprochen. Und es gibt ein Event, über das ich reden möchte, und zwar ein Festival, das ich besucht habe, und zwar das Insane Festival. Und da waren ganz verschiedene französische, englische, irische und sonstige Gruppen wie The Clammy Hands and the Riptide Movement, von denen ich schon gesprochen hatte, die ja in Paris im Scopidon aufgetreten sind, wo ich nicht dabei sein konnte. Hier konnte ich aber dabei sein und habe die Leute endlich mal live gesehen. Insbesondere Riptide Movement, die sind wirklich klasse. Habe auch mit beiden gesprochen. Leider war ich zu blöd und habe mein iPod nicht mitgenommen. Sonst hätte ich mal ein spontanes Interview machen können. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich jetzt mein iPod inklusive Mikro immer mit auf Konzerts nehme, denn hier in Frankreich, diese ganzen kleineren Festivals und sowas, da kann man die Gruppen wirklich kennenlernen. Also ich habe mit den Riptide Movements ein paar Gläschen getrunken, habe dann den Gitarristen dazu zugeschaut, wie er über irgendwelche aufgestapelten Möbelstücke halb besoffen ein Hühnchen nachgemacht hat. Also im Moment war es schon lustig, wobei die Leute von Security echt Angst hatten, dass er da runterfällt und sich alles Mögliche bricht. Ich verstehe die. Hätte ich da gearbeitet als Security, hätte ich den vielleicht sogar rausgeschmissen. Obwohl man ja das nicht darf. Die sind ja Stars und Stars behandelt man ja mit sanften Samthandschuhen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Da waren auch andere Gruppen, also die Clammy Hands waren auch wirklich sehr, sehr interessante Menschen, sprechen sehr schnell Französisch und sehr schlecht Englisch. Naja, passiert ja. Ich habe Französisch mit denen gesprochen, habe die aber kaum verstanden, dann wollte ich Englisch mit denen reden, dann haben die mich nicht verstanden. Auf jeden Fall, da gab es eine Gruppe, die würde ich euch jetzt gerne mal vorstellen. Und zwar, die Gruppe heißt John Dell. Das ist eine französische Gruppe. Da gibt es auch eine MySpace-Seite dazu. Die werde ich natürlich im Internet aufstellen. Und John Dell, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist eine Gruppe, es ist ein Sänger. Und zwar ein Elektroakustik-Pop- oder Power-Pop-Sänger. Der kommt hier aus Le Mans, also dem Örtchen, wo ich gerade in der Nähe bin, und zwar aus Frankreich. Er hat noch kein Label, also er ist noch nicht so bekannt. Außerhalb hier der Region kennt man den vielleicht nicht, aber seine Lieder sind gar nicht mal so schlecht und daher würde ich euch jetzt gerne mal eins vorstellen. Doch bevor ich dazu komme, ach und übrigens, der singt auf Englisch und zwar auf Französisch-Englisch. Also Englisch, Französisch ausgesprochen oder so, versucht es mal zu verstehen. Also ich finde es auf jeden Fall, ist so ein ganz lustiges Sommer-Groove-Beat oder so, keine Ahnung. Und genau, was ich sagen wollte, bevor ich euch den Menschen jetzt hier mal vorspiele, ist, dass sollte es klappen und ich das Solidays-Konzert in Paris besuche, dann habe ich die Chance, ein Interview mit Les Orgres de Barbac zu machen. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ich werde entweder einen Übersetzer organisieren oder ich werde es selbst hinterher übersetzen. Keine Ahnung. Oder ich frage mal, ob die Leute Englisch sprechen. Das wäre auch gut, denn ich meine, all meine 11 Hörer sprechen Englisch, schätze ich mal. Wenn nicht, dann bitte äußert euch. Und genau. Ich denke, das könnte cool werden. Sollte ich nicht dahin fahren können, aus irgendwelchen Gründen, dann habe ich eine Freundin gefragt, ob die nicht mal ein Interview mit denen machen kann. Und zwar vielleicht nicht ein mündliches, weil die hat ja kein Aufnahmegerät, sondern ein schriftliches. Dann kann sie mir das zusenden und ich werde es dann vorlesen oder ich lasse es von jemandem vorlesen oder keine Ahnung. Mal sehen, was für Quatsch mir so einfällt, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, ich hoffe, es klappt. Und ich verbleibe mit einem Servus oder mit einem Au revoir hier aus Frankreich. Und ihr hört Deep Inside von John Dell, und zwar eine Live-Aufnahme vom Insane Festival. Viel Spaß. So, super, und das ist der Teil, wo mein Computer crasht und Mozilla schreit, "We are sorry, Firefox had a problem and crashed. Oh, really, I didn't notice it, thank you." And there is a crash report. Oh, super. Wirklich. Man kann sich auf keinen Computer mehr verlassen. Was soll der Scheiß hier? Liebe Computerchen. Liegt wohl daran, dass ich vorhin geskypt habe. Skype ist schlecht für die Seele. Oder so. Naja. Bisschen durchklicken und warten muss sein. Es ist ja ein fauvistischer Podcast. Also sorry Leute, aber das muss jetzt sein. Ich muss jetzt warten, bis ich das hochlädt. Und hier sind wir wieder. Und klicken wir mal jetzt auf Play und sehen, was passiert. Hör ich irgendwas? Nein. Hört ihr irgendwas? Ich schätze auch nicht. Gut. Liebes MySpace. Ah, jetzt kommt irgendwas. Kann man es vorspulen? Man kann es vorspulen, ich finde es super. Gut. Machen wir mal den Sound hoch und hoffen, dass es nicht wieder crasht. Also, liebes Mozilla, bitte nicht wieder crashen. Das war's von mir. Au revoir und Servus, euer Rom Vagabund und viel Spaß. Deep Inside, live vom Insane Festival und die Gruppe heißt John Dell. So deep inside us, dear.